Wusstest du, dass auf dem Sterbebett die meisten Menschen dasselbe bereut haben in ihrem Leben? Damit es dir nicht auch so geht, sollst du sofort die letzte Folge des Podcastes «Der gute Geist deines Unternehmens» anhören. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Dass dieses Kapitel nun das letzte ist, ist kein Zufall. In diesem Kapitel geht es nur um dich selbst als Mensch und Unternehmer. Es liegt in der Natur des Menschen, einen Schuldigen zu suchen und auch zu finden. Egal was passiert, es ist immer einfacher, den äußeren Einflüssen die Schuld zu geben. Sei es der Konkurrenz, der Wirtschaft, einem Kunden oder einem Mitarbeiter. Doch wenn wir wirklich ehrlich sind, merken wir immer, dass die Ursache jedes Problems in uns selbst liegt. Du alleine bist schlussendlich immer verantwortlich für alle deine Entscheidungen. Als ich dies merkte und vor allem akzeptierte, änderte sich vieles in meinem Leben zum Positiven. Anfänglich war es schwierig, mich von dem Selbstmitleid zu verabschieden. Doch nach und nach führten meine Entscheidungen zu effizienteren und angenehmeren Lösungen. Privat wie beruflich. Wenn du dein eigenes Urvertrauen stärkst und dich dabei selbst immer wieder kontrollierst, wird deine Eigenverantwortung stetig wachsen. Und damit verbunden deine Effizienz und Freude. Und was gibt es Schöneres, als laufend deine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und parallel dazu auch noch gleich dein Unternehmen? Wenn du also ganz alleine für dein Leben und auch für dein Unternehmen verantwortlich bist, heißt das, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Ach, das ist zu egoistisch, das gehört sich doch nicht, sagen mir viele Menschen, die ich damit konfrontiere. Doch wenn es dir nicht gut geht, kannst du niemandem anderen nützen. Wenn du aber glücklich, gesund und erfolgreich bist, kannst du andere damit anstecken. Umgekehrt geht es nicht. Passend dazu möchte ich dir zum Schluss die 5 Dinge mit auf den Weg geben, welche Sterbende am meisten bereuen. In der Hoffnung, dass du diese Dinge nicht auf dem Sterbebett sagen musst. Sondern, dass du ein Leben hattest, welches sich gelohnt hat und freudvoll war. Unabhängig von Kultur und Herkunft handelt es sich um folgende Wünsche, welche ich aus dem Blog von Bronnie Ware gefunden habe. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.